Sie kennen das Viertel? Naja. Jede Nacht Riesenbetrieb, Sie verstehen? Ein schütteres Haus, noch schön. Das aus dem letzten Krieg übrig blieb. Eines Tags zwischen geröteten Fenstern, es ist da so ein kleiner Balkon. Hängt an der Knospe in Eisenbrüstung ein Ding von enormer Fasson. Ein riesiges, apfelschimmliges Ding, metaphysisch und in Dantren. Ein Riesen-BH, ich sage Ihnen, das hat noch kein Mensch nicht gesehen. Jedes Segeltuch hätte allein einen ganzen VW gefasst. Hätten auch noch 2 Zentner Kartoffeln bequem mit hineingepasst. Männer starren mit angstvollen Hosen, jedermann fragt sich erschreckt, ob das Ding echt ist, wenn ja, wem's gehört und wer wohl dahinter steckt. Doch solange die Hausverwaltung keinerlei Auskünfte gibt, bleibt die undurchsichtige Lage getrübt. Nächsten Tag hängt es noch immer das Ding, die Frauen der Anwohner schäumen. Die Straße ist schwarz von gierigen Menschen und von gigantischen Träumen. Flugs kommt der Leppich jedoch nicht zu Wort, ein Milchmann blickt milchig verstört. Von der Koplerin aus dem Nebenhaus hat man ein Gerücht gehört. Betreffend die große Gebärerin, die Mutter des kommenden Führers und Kanzlers des Wiedervereinigers, Wiederverschmutzers und Wiederverlierers. Vater und Mutter in einem Stück, Hermaphrodito, vollautomatisch. Neu in der Klarsichtpackung, wie Gott gewollt, fiebrig, blutig, sympathisch. Doch solange die Bundesregierung keinerlei Auskünfte gibt, bleibt die undurchsichtige Lage getrübt. Das Heer der Unwohlstandsbürger schreit nach Käse und Opposition. Hinter verschlossener Tür riecht es deutlich nach großer Koalition. Die Notstandsgesetze werden ins Freie gelassen, es muss was geschehen. Denn irgendwie ist das doch Provokation und so kann's ja nicht weitergehen. Und dann geht auf einmal ein Rummel los, Deutschland hat wieder gewaltige Brüste. Aus mickrigen Dampfherzen quellen unerwartete Freuden und schreckliche Lüste. Sie setzen sich über die Schranken des Alltags hinweg, groß und klein. Wollen ganz wie früher rund um die Mutterbrust eine Familie sein. Doch solange es immer noch offene linke Kritiker gibt, bleibt der Genuss des Irrationalen getrübt. Sie kennen das Viertel? Na schön. Heute Nacht Riesenbetrieb, sozialistisches Blut. Fließt das vom letzten Mal übrig blieb.